Finden Sie diesen Hörspieltermin dann in HR2, jeweils sonntags um 14.05 Uhr. Das Angebot selbst wird sich nicht ändern. Sowohl klassische Literaturadaptionen als auch das dialogisch erzählende Hörspiel jüngerer Autoren werden Sie auf unserem neuen Sendeplatz zu hören bekommen. In diesem Jahr sorgte ein Film für Furore, der wieder einmal zum erfolgreichsten Film aller Zeiten avancierte. Der Untergang der Titanic brach alle bisherigen Kassenrekorde. Vorbei die Zeiten, als ein Film fast 40 Jahre lang diesen Superlativ für sich beanspruchen konnte. Das war Vom Winde verweht, dem erst Mitte der 70er Jahre der Weiße Hai die Vormachtstellung streitig machte. Und dann ging es Schlag auf Schlag, sodass dieser Superlativ jeweils von kurzer Dauer war und an Bedeutung verloren hat. Allein in Deutschland sahen den Untergang der Titanic knapp 18 Millionen Zuschauer. Grund genug, gegen Ende des Jahres noch einmal einen Blick auf diese historische Tragödie zu werfen. Zufälligerweise endet mit dem Untergang der Titanic auch ein Hörspieltermin, der fast ein halbes Jahrhundert lang am Montagabend auf HR1 Bestand hatte, eine innerhalb der ARD nahezu legendäre Kontinuität. Dass es sich allerdings im Gegensatz zur Titanic nicht um eine Tragödie handelt, liegt daran, dass wir mit unserem Hörspieltermin ja nicht untergehen, sondern gewissermaßen nur das Gewässer wechseln. Und ab Januar am frühen Sonntagnachmittag auf der Kulturwelle HR2 zu finden sind. In der Nacht zum 15. April 1912 kollidierte der britische Luxusliner Titanic, das größte Schiff seiner Zeit, auf der Jungfernfahrt von Southampton nach New York mit einem Eisberg. Der Traum modernen Fortschrittsglaubens, inbegriff technischer Vollkommenheit, sank in weniger als 3 Stunden. Mehr als 1500 Menschen ertranken oder erfroren. Die Spekulationen über die Gründe dieser Katastrophe haben seitdem trotz unzähliger Untersuchungen nicht aufgehört. Ein Schleier von Geheimnissen ist geblieben. Joseph Pelz von Velinau, der Legende nach selbst einer der wenigen Überlebenden der Titanic-Katastrophe, lieferte bereits 1930 jene Romanversion, die bei deutschen Lesern die meiste Verbreitung gefunden hat. Titanic, Tatsachenroman, wurde damals ein Bestseller. 2 Jahrzehnte danach hat Joseph Pelz von Velinau den Stoff in einem Hörspiel wieder aufgenommen und selbst die Rolle des mysteriösen Lord Canterville gesprochen, der als personifizierter Tod an Bord mitreist. Das Hörspiel bringt Titanic. Die Tragödie eines Ozeanriesen von Pelz von Velinau. Achtung, Achtung, eine Mitteilung. Achtung, Achtung, eine Mitteilung. Der neu erbaute 46.000 Tonnen Riese Titanic hat heute um 2.30 Uhr nachmittags mit 2.500 Passagieren an Bord seine erste Ausreise von Southampton nach New York angetreten. Schlepper sind klar vom Schiff, Mr. Smith. Danke. Alle 3 Maschinen halbe Kraft voraus. Meine Herren, ich habe mir erlaubt, hier auf der Kommandobrücke ist es. Sir Ismay, unser Präsident. Der Olymp hat 2 Abgänge. einen dem Licht zu, den gebar Apoll. Und einen zur Nacht, den hat Pluto erzeugt. Der Name unseres Schiffes, Titanic, ist ein Symbol, das beide überstrahlt. Leicht überheblich, finde ich. Naja. Titanic. Unüberwindlich. Eine Kuppel der Welt. Eine Allmacht, gemessen an dem fantastischen Wurf dieser Schiffskonstruktion. Wir alle wissen, dass dieses Schiff den Elementen Trotz bieten wird, wie einst Herkules dem Tode. In Ihren Händen, Commander Smith, liegt es nun, der Welt zu beweisen, was wir zu leisten imstande sind. In diesem Sinn, meine Herren, der künftigen Königin der Ozeane, glückliche Fahrt. Prosit. Ich danke Ihnen, Sir Ismay, im Namen meiner Offiziere. Na, wie gefällt Ihnen das, Petersen? Bombastischer Quark. Mein großartiger Komödiant, das steht für mich fest. Ich habe Hunger. Kommen Sie mit, Murdoch? Wohin denn? In Speisesaal. Oh ja, gerne. Morgen ist das Diet. Was sagen Sie zu dem Wetterchen? Prächtig, Mr. Peterson, prächtig. Ob das so bleibt? Wir haben Westwind, dürfte anhalten. So, kommen Sie herein. Lassen wir uns von den lokulischen Genüssen überraschen. Wo sitzen wir? Hier? Können wir am besten den Speisesaal übersehen. Interessant. Wer ist denn die Dame da drüben? Lady Esther. Ah, die berühmte Lady Madeleine. Kommt frisch von der Hochzeitsreise aus Kairo. Daher das weite Dekolleté. In Kairo ist es heiß. Sie bewohnt das vornehmste Viertel an Bord. Luxuskajüte auf dem Sonnendeck. Eigenen Boy zur Bedienung. Oh, aber der Gentleman, der ist doch nicht etwa Ihr Mann? Sie meinen, weil er höflich zu ihr ist? Doch, ist Colonel Esther, der reichste Mann der Staaten. Hat sich wegen der bildhübschen Madeleine von seiner ersten Frau gegen eine Abfindungsbagatelle von 10 Millionen Dollar scheiden lassen. Donnerwetter. Und wen stellt der junge Mann mit der Prinz auf Weskrawatte da? Vermutlich wohl ihr Hausfreund oder so. Nein, ich muss Sie enttäuschen. Das ist Mr. Hopkins, sein Sekretär. Oh. Die National Shows stehen vor der Krise, Colonel Esther. Der lange Kampf hat sie ermüdet. Die New Yorker Banken bieten den Nennwert, weil die Siegfeld-Unternehmen mit Verlust arbeiten. Wie stellen Sie sich das Finale vor? Warum sind Sie so nervös, Hopkins? Sie denken an die Zukunft. Schön. Und wenn keiner der Parteien nachgeben will? Dann kommt es eben zum Stellungskrieg. Pardon. Wenn sich die Verhandlungen zerschlagen, ist Siegfeld bankrott. Es wird ein hartes Stück Arbeit geben. Bis jetzt kostet Sie der Schatz die Kleinigkeit von 30.000 Dollar pro Tag. Würden Sie die Freundlichkeit haben und mir die Weinkarte herüberreichen? Man wird uns kaum eine Antwort für würdig erachten. Oh, dann schweigen auch wir. Funken Sie in diesem Sinne an mein Privatbüro. Die heutige Chiffre? Titanic. Aber essen Sie ruhig zu Ende, Hopkins. Eine gewagte Kur. Aber vielleicht bringt sie uns Glück. Der Kapaun hat einen Gobu. Wie jedes Edelwild. Du bist mir unheimlich, John. Sag mir nur eins, was willst du mit diesem entsetzlich vielen Geld? Ich kaufe die Titanic und lasse sie dir zu einem Kleiderschrank umbauen. Na, was gibt's Neues? Danke der Nachfrage. Da, 20.000 Glückwunschdepeschen. Rendezvous, Logenkarten für die Metropolitan, gute Nachtküsschen über den Atlantik, dazwischen Kursmeldungen vom Aktienmarktpapier und Geld. Geld, nichts als Geld, der Hut kann mir hochgehen. Ja, was los? Eine Depesche von Colonel Astor, vordringlich. Hier bitte. Darf ich? Bitte. Eintreffen bis Mitternacht Titanic. Okay, wird besorgt. Danke. Sir Ismay hat, wie ich hörte, die Titanic eine Kuppel der Welt getauft. Also, was kann schon dabei passieren? Hallo, Stuart. Wo bleibt der Mogger? Die Schiffsgesellschaft scheint es sich diesmal in den Kopf gesetzt zu haben, ihr Publikum durch Überfütterung zu bekehren. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Satt sein ist das höchste der Gefühle. Ja, schon. Dass man den Passagieren nicht nur Büchsenfleisch mit Spinat vorsetzt, das ist ganz in der Ordnung. Dass man ihnen elektrische Lämpchen an die Betten stellt und es ihnen ermöglicht, sich die Hände zu maniküren, also von mir aus auch. Aber dass man nur auf einen Knopf zu drücken braucht, um in einem Fahrstuhl, der aus geschliffenen Spiegeln besteht, 6 Stockwerke herauf und herunter zu sausen, also sieht das ganz meiner Ansicht nach schon etwas für mich. Im Mitteldeck, da werden Brillanten, seine Wäsche und Orchideen verkauft. Nehmen wir dann. Und das geht mir als immer nach dem Schiff zu weit. Also ein Gegner des Fortschritts. Ach, Ivo. Ich bin ein Jahr lang als Zweiter auf dem Dampfer der Würmerlinie gefahren. Doch Tepan weiß Gott auch nicht gerade wie im Dschungel. Aber die Leute haben sich wenigstens ihre Religion bewahrt, vor allem ihren seemännischen Charakter. Aber was wir uns hier leisten, das ist... Na, nun, so schlimm ist es wieder nicht. Wissen Sie, schwimmende Ritzhotels, die lasse ich mir hier gefallen. Warum nicht? Jeder soll nach dem Umfang seines Geldbeutels selig werden. Aber glauben Sie, ich würde mich nicht wundern, wenn die Gesellschaft eines Tages ihr Schiff ganz aus Glas herstellen würde. Schauen Sie sich doch mal um. Da drüben, an dem Tisch gleich links, Monsieur Hubert und Mr. Buddenbrook zum Beispiel. Wer ist die Dame, die mit Ihnen am Tisch sitzt? Das ist Mrs. Harriet. Was sie tut und treibt, das weiß ich nicht. Man grüßt Sie, Mr. Buddenbrook. Was? Ah, how do you do, Mrs. Harriet? Wie bekommt Ihnen die See? Wo ist denn das Meer eigentlich? Ich finde es hier nirgends. Ja, dann merken Sie es nicht am Schlingern. Ach, das gehört dazu? Ja. Ich dachte, das macht das Schiff. Bitte. Das ist ja furchtbar. Geht mir auf die Nerven. Ich bin völlig appetitlos. Ich nicht. Schon seekrank? Mrs. Harriet hat recht. Die Bewegungen des Dampfes sind unangenehm. Ja. Es müsste nach einer Möglichkeit gefahndet werden, Amerika auf dem Landwege zu erreichen. Wer ist denn der weißhaarige Mann in der Nebenloge? Ein deutscher Priester, Pastor Andersen, Madame. Oh. Fährt nach den Südstaaten rüber. Er raucht nicht, trinkt nicht, meidet alle gesellschaftlichen Ereignisse. Mr. Buddenbrook, dann wissen Sie auch sicher, wer der merkwürdige Gentleman ist, der uns dort schräg gegenüber sitzt. Oh, gewiss. Das Lord Canterville. Überaus interessante Persönlichkeit. So? Ja, vielleicht die interessanteste auf dem ganzen Schiff. Ach, wie hoch schätzt man sein Vermögen? Hierher, die Ananastür. Bei einem Lord Canterville kommt es nicht auf das Vermögen an. Hier macht es der Nimbus. Er lebt schon seit Jahren in Afrika und soll da ein bedeutender Ägyptologe sein. Ach, kennen Sie ihn persönlich? Nein, aber seinen Diener. Ach so. Von dem erfuhr ich also, dass sein Herr Besitzer jenes unheimlichen Sarkophages ist, von dem seinerzeit so viel in der Öffentlichkeit die Rede war. Doch nicht das Möbel, das überall, wo er sich befand, Tod und Pestilenz um sich verbreitet haben soll? Ja, ganz recht, das meine ich. Er soll es selbst aus dem Wüstensand ausgebuddelt haben. Ich entsinne mich noch, die Wissenschaft stand damals den seltsamen Todesfällen fassungslos gegenüber. Man munkelte von geheimnisvollen Strahlungen oder so eher. Ja, na und er? Ihm scheint der geheimnisvolle Bacillus nichts anzuhaben. Der Sarkophag befindet sich übrigens bei uns an Bord. Wie bitte? Ja, nur wenige Meter von Ihrer Kajüte entfernt, Madame. Um Gottes Willen! Er wurde von seinem spleenigen Besitzer als Bücherkiste deklariert und in Southampton übernommen. Ich will Ihnen etwas sagen. Wenn Sie glauben, dass Sie uns mit Ihrer überspannten Fantasie Angst machen können, dann haben Sie sich geirrt. Machen? Aber Sie haben sie doch schon. Herein. Tag, Molly. Da. Na, noch immer bei der Arbeit? Petersen, es ist zum Verrücktwerden. Da, sehen Sie sich diesen Berg von Zahlen an. Das soll alles bis morgen Mittag fertig sein. Wenn Sie Lust haben, nur 10 Zentimeter aus unserer Passagierliste, damit Sie wissen, auf was für eine Olymp Sie sich verstiegen haben. Passen Sie mal auf. Colonel Joan Esther, 250 Millionen Dollar. A.G. Vanderbilt, 200 Millionen Dollar. Isidor Strauss, 50 Millionen Dollar. Bankier Wiedner, 60 Millionen Dollar. Benjamin Guggenheim, 95 Millionen Dollar. Oberst Washington Röbling, ach und so fort, stundenlang. Und dann hier, die diversen Kleinrentner, unter 10 Millionen, auch ein ganzes Buch voll. Ferner Baukosten und Einrichtungen des Schiffes beziffert mit 32 Millionen Dollar. Na, wäre die nicht schwindelig? Und der Versicherungswert der ersten Kajüte allein halten sich an der Stuhllehne fest. 450 Millionen Dollar. Hören Sie auf, mir reicht's. Hallo, Petersen, wo rennen Sie noch einmal hin? Ich bin ja noch lange nicht fertig. Auf was für Schiffen sind Sie denn bisher gefahren? Ist bei Ihnen alles in Ordnung, Herr Skipper? Jawohl, Chief. Steht es im Afterpeak? Ich habe die Welle durchprüfen lassen. Lagertemperaturen gemessen? Selbstverständlich, Chief. Auch die Tourenzahlen kontrolliert? Alles, Chief. Also, ich möchte mich selbst überzeugen. Nehmen Sie Ihre Instrumente und kommen Sie. Was ist denn eigentlich da oben los, Mr. Roman? Sie machen ja so ein komisches Gesicht. Na, ein paar Forstjagd über den Atlantik, wenn Sie es genau wissen wollen. Die Herren im Aufsichtsrat haben Hummeln in den Hosen. Es geht Ihnen immer noch zu langsam. Zu langsam? Hallo, Krümmel! Wer hat Ihnen den Befehl gegeben, die Klappen da zu öffnen? Mr. Kender, tief! Na, da haben Sie die Schweinerei. Bei allen Feuerungen Dämpfer schließen! Verstanden? Jawohl, tief! Na, Doktor? Fieselgang an Bord? Ja, müssen Sie alle, wie Sie hier gebraten und gebacken sind, oder bieten sich wenigstens eines zu sein. Scheinen ja verdammt guter Laune zu sein heute. Ja, hören Sie auf. Pausenlos klirrt das Telefon. Tag und Nacht. 3000 Passagiere an Bord und ein einziger Arzt. Da, schon wieder. Hallo, Dr. Morell. Herr Doktor, ich bitte Sie um Ihren sofortigen Besuch in meiner Kabine. Ist das so dringend? Ich habe eben... Ja, äußerst dringend. Meine Tochter hat einen Nervenanfall. Bitte kommen Sie gleich. Welche Nummer haben Sie? Kabinennummer 360. Nanu, was haben Sie denn? Verzeihen Sie, Doktor, das war nicht ich. Das war meine Tochter. Ich komme herüber. Haben Sie schon sowas erlebt? Wahrscheinlich ein Fall von Jugendhysterie. Augenblick, Petersen, ich bin gleich wieder da. Mhm. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend. Ich danke Ihnen, dass Sie so rasch gekommen sind. Eva liegt zu Bett. Ich habe keine Ahnung, was eigentlich geschehen ist. Sie weiß von nichts. Er kennt nicht einmal mich, obwohl... Sehen Sie doch nur Ihre Augen. Nun, wie fühlen Sie sich? Vater, deine Hände, das Meer, das Meer! Beruhigen Sie sich doch. Seit wann hat sie diese Anfälle? Seit wir das Schiff betreten haben. Es begann mit Übelkeit und heftigen Kopfschmerzen. Ich dachte, es wird vorübergehen. Fahren Sie zum ersten Mal auf einem Schiff? Auf einem so großen, ja. Wir haben ein Haus in London und einen Besitz in Schottland. Hm. Hat sich Ihre Tochter jemals mit problematischen Dingen befasst? Nein, Herr Doktor. Eva ist das natürlichste Geschöpf, das Sie sich vorstellen können. Ich weiß über Ihre Gedanken und Erlebnisse voll auf Bescheid. Das sollte keine Mutter sagen, die eine erwachsene Tochter hat. Herr Doktor, ich weiß mir keinen Rat mehr. Sie sieht immer dasselbe. Sie sieht die Titanic untergehen. Wiederholen sich diese Attacken oft? Heute schon zum dritten Mal. Das Meer! Das Meer! Nehmen Sie diese Vision nicht allzu ernst, zumindest nicht Ihren Inhalt. Bordpsychose. Geht auf dem Festland wieder vorbei. Ihre Tochter ist sehr sensibel. Ich würde ihr Morphium geben und, vorläufig nicht aus dem Bett. Ist es denn wirklich nichts Gefährliches, Doktor? Ich will Ihnen etwas sagen, Frau Stevenson. Ihre Tochter bedarf der Liebe, aber nicht ausschließlich der mütterlichen. Und je einfacher und unkomplizierter der Mann ist, der sich ihrer annimmt, umso besser für Sie. Herr Doktor, Eva stammt aus einem guten Hause. Ich weiß, gnädige Frau, aus zu gutem Hause. 3 Tage Ozeanfahrt in einem Palast, der als 8. Weltwunder die Küsten 2 Kontinente miteinander verbindet. Der Morgen des folgenden Tages bringt flaues Wetter und leicht bewegte See. Das Barometer fällt. Leichter Lies liegt in der Fahrtrichtung. Von Zeit zu Zeit flattern hauchdünne Dunstfetzen über das Schiff, die das Aussehen von Spinnweben haben. Auf der Brücke steht Commander Smith mit dem 2. Offizier. Ich glaube, unsere gute Zeit ist vorbei. Was halten Sie von dem Wettereinbruch, Leutholder? Nichts Gutes, Commander. Kommt mir etwas zu plötzlich. Vor 10 Minuten war die Sicht noch klar. Da treibt sich irgendwo Backeis herum. Ich wette, in einer halben Stunde sitzen wir in der schönsten Waschküche fest. Eis, glauben Sie? Todsicher. Die Labrador trifft. Die Carpathia will Eisfelder gesichtet haben. Na, da haben Sie es ja. Wo liegt denn die Carpathia? Sie läuft unseren Kurs. Etwa 43 Grad Nord. Das wären etwa 130 Meilen. Verdammte Geschichte. Wir müssen vorsichtig sein. Na, nur langsam. Die Drift macht keine 10 Meilen pro Tag. Ich glaube kaum... Darauf ist kein Verlass, Commander. Die Marschgeschwindigkeit von Eis ist unberechenbar. Wir müssen mit der Fahrt herunter oder... Wollen Sie es bei dem Tempo riskieren? Wie sollen wir das Schiff zum Stehen bringen, wenn wirklich etwas passiert? Sie sehen zu schwarz. Wenn ich wegen einer Meldung, die doch nicht einmal genaue Zeitangaben enthält, die Fahrt heruntersetze... Wir fahren ja schließlich nicht Straßenbahn, Leitholder. Natürlich nicht, Mr. Smith. Aber wir könnten auf Südkurs umlegen und so die Gefahrenzone umgehen. Südkurs umlegen? Ja, das wäre zu erwägen. Um 7 Uhr streichen die ersten Nebelschwaden über das Schiff. Die Temperatur sinkt um 1 Grad. Das Tempo bleibt unverändert, 25,5 Meilen. Im Rauchsalon sitzen 3 Männer im Frack. Sir Ismay, der Präsident der Gesellschaft, Mr. Vanderbilt und Oberst Washington Röbling aus New York. Während Sir Ismay von dem Wunderschiff spricht, hat er die Augen geschlossen und auf den Lippen das genießerische Lächeln eines Menschen, der die Welt nur von der trügerischen Seite des Erfolges kennt. Ich glaube, getrost behaupten zu können, dass wir uns mit dieser Titanic nicht nur das Meer gefügig gemacht haben, sondern auch die Luft. Wieso die Luft? Die Titanic ist das erste Schiff der Welt, das jedem Sturm Trotz zu bieten vermag. Na, ich weiß ja nicht. Denken Sie darüber, wie Sie wollen können. Der Teufel muss sich diesmal schon mächtig anstrengen, wenn er uns etwas anhaben will. Zugegeben, Sir Ismay, der Teufel hat ja schließlich auch mehr Zeit als wir. Ich glaube, wir unterschätzen uns. Wir sind endlich auf dem Wege, uns aus dem Abgrund zu erheben. Und auf dieses Unzerstörbare in uns möchte ich jetzt gerne mit Ihnen anstoßen. Erlauben Sie, wenn ich auch mit anstoße? Sie? Ich kenne Sie nicht, Sir. Ich heiße Bruce Ismay. Die Herren sind Mr. Vanderbilt und Colonel Washington Röbling aus New York. Mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin Kaufmann. Genau wie Sie, meine Herren. Aber wenn es Sie interessiert, ich habe zurzeit die meisten Aktien dieses Schiffes in der Hand. Wie bitte? Und auf diese Titanic möchte ich gern mit Ihnen anstoßen. Ihr Trinkspruch hat mich dazu herausgefordert. Wenn man bedenkt, dass unter uns immerhin eine Tiefe von einigen tausend Metern liegt. Prosit. Mitternacht. Sternen übersät schweigt die Unendlichkeit. Leichte Dünung wölbt die See. Auf der Brücke sind nur die Schritte des alten Commodore zu hören und das feine, stechende Summen, das aus den Antennen kommt. Commander, Commander, dort steht doch jemand. Wo? Da, hinter dem Gartenhaus. Verzeihen Sie, mein Herr, das Betreten dieses Schiffsteils ist Fahrgästen nicht gestattet. Ich bin kein Fahrgast. Sondern? Vielleicht nur eine Einbildung. Originell. Aber dazu stehen Sie mir zu deutlich gegenüber. Womit kann ich Ihnen dienen? Wenn Sie mir die Ehre Ihrer Bekanntschaft schenken würden. Darf ich Sie in meine Kabine bitten? Hier draußen ist es zu kühl. Wenn Sie es nicht stört, ich bin Kälte gewöhnt. Wie Sie wünschen. Eine herrliche Nacht. Wie? Ja, wir haben Glück. Fast zu viel Glück für einen 13. April. Und mit der Maschinenleistung sind Sie auch zufrieden? Doch. Wir fahren ein brillantes Tempo. Der Gegenwind fällt kaum ins Gewicht. Könnte er nicht stärker werden? Kaum. Darüber bin ich orientiert. Ich sage könnte. Unsere Meteorologen sind Fachleute von Rang. Es ist ein Vergnügen zu sehen, wie wohl sich Ihre Passagiere fühlen. Wundert Sie das? Das Schiff steht ja auch unter einem besonders günstigen Stern. Woher wissen Sie denn das? Das sagt mir mein gesunder Menschenverstand. Die Sternsachverständigen sind anderer Meinung. Ach. Haben Sie nicht den Artikel im Occult Review gelesen? Darf ich endlich wissen, mit wem ich das Vergnügen habe? Ich bin Kaufmann. Handle mit Altmaterial. Wie bitte? Sie haben etwas anderes erwartet. Jetzt sind Sie enttäuscht. Aber ich gebe Ihnen die Versicherung, es gibt kaum ein einträglicheres Geschäft. Wir arbeiten natürlich nur im großen Stil. Meine Vertretungen erstrecken sich über alle Länder der Welt. Und mein Personal ist zuverlässig. Betrügereien gibt es bei uns nicht. Und Sie sind der Chef? Unser Betrieb wird gemeinnützig verwaltet. Aha. Der Handel mit Lumpen bringt also so viel ein, dass man sich Luxusfahrten über den Atlantik erlauben kann. Ich handle nicht mit Lumpen, Commander. Mit Kleinigkeiten befassen wir uns nicht. Jegliche Art von Material ist uns willkommen. Verschrottetes Eisen, geborstener Stahl, Schiffstrümmer, verfaultes Holz, Ruinen, alles, alles. Besonders Knochen. Tsushima zum Beispiel hat uns ein Vermögen gebracht. Was denken Sie, was die Erdbeben in Japan uns noch heute für Dividende abwerfen? Und erst der Balkankrieg, Boxeraufstand. Ich erwähne nur die Kapitalposten meiner Bilanz. Mit wem reden Sie denn da, Commander? Na nun, Sie, Murdoch? Da stand doch eben noch... Wer? Dieser merkwürdige Mensch mit dem Aztekengesicht. Lord Canterville, meinen Sie? Dem bin ich doch eben im Speisesaal begegnet. Ja? Ein merkwürdiger Kauz. Das braucht Sie aber weiter nicht zu verwundern. Von dem spricht schon das halbe Schiff. Über dem östlichen Horizont schimmert ein schmales violettes Band, der 14. April. Das Meer liegt wie eine dunkle Glasplatte, über der das erste Morgenlicht flimmert. Leichte Nebel geistern über den schlafenden Wasserspiegel und verwischen die Kimm. Seit einer Stunde wandert Petersen vor dem Leitstand auf der Brücke auf und ab. Am Vormittag klopft es an die Türe, die zu den Arbeitsräumen des Kommodore führt. Ja? Eine Depesche von der Touring, Captain. Was wollen die denn? Zeigen Sie her. Marconi Office Turin. Wir warnen vor treibendem Eisberg. Raten, Südroute einzuschlagen. Wann ist das gekommen? Vor ein paar Minuten. Nehmen Sie sofort Verbindung mit der Turin auf. Wir lassen um genaue Orts- und Zeitangabe bitten. Okay, Commander. In den stählernen Katakomben der Titanic rollt der Donner der Maschinen. Die Zeiger der Signaltelegrafen liegen seit 3 Tagen auf äußerster Fahrt voraus. Die eisernen Bodenplatten beben im Rhythmus der keuchenden Schraubenwellen. Heiß und ölig flimmert die Luft. In Fett und Schweiß gebadet die Trimmer vor den lodernden Feuerungen. Weiße Glut umsprüht ihre triefenden, halbnackten Leiber. 120 Höllenaugen sind auf sie gerichtet. Und Petersen, was gibt es? Schiff läuft 25,5 Meilen, Commander. An Bord alles wohl. Danke Ihnen. Eben ist ein neuer Funkspruch eingetroffen. Die Baltic hat auch Eisberge gesichtet. Falls es nebliger wird, gehen wir auf halbe Fahrt herunter. Vorläufig habe ich noch keine Veranlassung. Wie sieht das Thermometer aus? 2 Grad Abfall in der letzten halben Stunde. Was war denn das? Kommst du mal her, Petersen. Was ist das? Treibeis. Das sind die ersten Ausläufer der Labradordrift. Außerdem grün. Also nicht ganz ungefährlich. Lassen Sie sofort die Temperatur des Wassers messen. Jedes Jahr dieselbe Geschichte. Bin immer froh, wenn ich es hinter mir habe. Die paar Eisschollen haben uns noch nichts zu sagen. Sie sehen ja, wie das Schiff darauf reagiert. Solange es sich nicht um Blöcke aus hartem Packeis handelt. Wir haben Nordostwind, Commander. Wenn der Nebel aus der See käme, müsste es von Süden heraufkommen. Da aber aus dem Norden kommt, muss auch die Ursache im Norden liegen. Und dort ist das Eis. Weiß ich. Aber wenn Sie genauer beobachten würden, müssten Sie sehen, dass die Bank wieder in Auflösung begriffen ist. Ergo kann gar kein Eis in der Wehe sein. Wenigstens keins, vor dem wir uns zu fürchten brauchen. Ich kann Ihre Bedenken nicht teilen. Von einer Auflösung des Nebels kann keine Rede sein. Sieht vielleicht so aus. Aber das ändert sich hier mit jeder Minute. Es hat schon Eisberge gegeben, die ein Tagesmaximum von 50 Seemeilen hinter sich gebracht haben. Das sind Ausnahmen, Petersen. Um deren willen wir uns nicht den Luxus einer 2,5-stündigen Verspätung leisten können, ohne uns lächerlich zu machen. Und wie erklären Sie den Temperatursturz? Der sinkende Temperatur ist kein endgültiger Beweis für die Annäherung von Eisbergen. Es können auch Luftströmungen sein, die von der Küste herüberziehen. Commander, meine Pflicht war es nur, Sie auf alle Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Danke Ihnen. Ich gehe jetzt hinunter. Wenn jemand nach mir fragt, ich bin im Rauchsalon. Ja. Captain Smith. Was wollen Sie von ihm? Neue Eisbergwarnungen. Ich möchte ihn davon in Kenntnis setzen. Können Sie auch mit mir besprechen. Der Alte hat mich bis Mitternacht mit seiner Vertretung betraut. Geben Sie her. Und da haben wir es ja. Bestätigt haargenau meine Vermutung. Die Cunard-Line, was denn sonst? Ja, Herrschaften, habt ihr es denn immer noch nicht begriffen, was diese ewigen Eiswarnungen zu bedeuten haben? Angst wollen sie uns machen, weiter nichts. Die Südroute abtreiben. Könnte Ihnen so passen. Ein Umweg von 60 Meilen. Gleich auf der Jungfernfahrt. Und wir Idioten fallen womöglich drauf rein. Das will ich das erste Mal, dass die Konkurrenz mit so einem billigen Manöver. Von mir aus laufen Sie zu Smith. Wenn er darauf eingeht, er sitzt mit Roman im Rauchsalon. Jedenfalls, solange ich hier oben sitze, gibt es weder eine Herabsetzung der Fahrt noch einen Abfall nach Süden. Sie werden doch nicht leugnen, Murdoch, dass wir uns in einer äußerst mulmigen Zone befinden. Tue ich auch gar nicht. Wollen Sie mich, den Nordatlantik, kennenlernen? Seit 12 Jahren kutschiere ich zwischen Southampton und New York hin und her, noch nie ist was passiert. Ausgerechnet auf der Titanic. Sie haben eine Stinkfute auf die Cunard-Line, das ist alles. Wahrscheinlich sind Sie auf einen Kapitänsposten scharf. Aber deswegen können wir nicht über das Wohl und Wehe von 2.500 Passagieren verfügen. Ach, Spitzi, Wohl und Wehe. Albernes Zeug. Als ob es einen Kasten auf der ganzen Welt gäbe, auf den sich die Herren Magnaten sicherer fühlen könnten als bei uns. Höchstens daheim in ihren eingebauten Tresors. Murdoch, die Warnungen kommen nicht nur von der Cunard-Line. Vor einer Stunde meldete sich die Livornia mit derselben. Natürlich, diese unterernährten Blechkästen mit ihren 6 mm dünnen Wänden. Kein Wunder, wenn sie es mit der Angst zu tun bekommen. Überhaupt, seit sich dieser Mr. Petersen an Bord befindet. Petersen steht doch mit seiner Meinung so gut wie alleine da. Wollen Sie vielleicht behaupten, dass er von der Stabilität unseres Schiffes mehr versteht als wir? Das nicht, aber ist auch nicht gerade der Dümmste. Na, dann ist es wohl am besten, wir übertragen Herrn Petersen das Kommando. Ersparen uns alle weiteren Scherereien. Ich fürchte, dann wäre es mit Ihrer Beförderung ein für alle Mal vorbei. Sie Armleuchter, Sie wissen scheinbar nicht mehr, was Sie von sich geben. Umso öfter dürfte es Ihnen entgehen, welches Quantum Sie zu sich nehmen. Man könnte Sie nämlich für betrunken halten. Mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Sie wären fast gefallen, Miss Stevenson. Woher kennen Sie mich? Ich bin Lord Canterville. Ich kenne alle Menschen auf diesem Schiff. Wovor haben Sie denn Angst? Es ist alles so sonderbar hier an Bord. Was denn? Alles. Es wird so viel von Eisbergen gemunkelt. Meine Mutter versucht mich immer zu beruhigen. Sie besitzen die Fähigkeit, Dinge zu erkennen, die anderen verborgen bleiben. Gestern sagte jemand, der Tod befinde sich an Bord und mache die Reise als Passagier verkleidet mit. Man müsse ihn nur aus dem Haufen der Übrigen herauskennen und seine Freundschaft suchen. Ich weiß, dass das alles Unsinn ist, aber... Und wenn dem so wäre, Miss Eva, wenn sich dieser ungebetenste aller Gäste wirklich unter uns befände? Einem Wesen wie Ihnen könnte er doch nur mit Freundschaft begegnen. Sie sind Kavalier, Lord Canterville. Wie stellen Sie sich das Ende einer solchen Freundschaft vor? Kann es etwas Schöneres geben, als in den Armen eines Freundes einzuschlafen? Nein, nein, lassen Sie sich nicht beirren, Frau Stevenson. Eisberge können auch kleineren Schiffen gefährlich werden. So? Ein Dampfer wie unsere Titanic würde solch ein Hindernis einfach über den Haufen rennen. Das beruhigt mich, was Sie da sagen. Nein, nein, also dieses Schiff ist so fest gebaut hier. Der schiefe Turm zu Pisa. Warum der vorwurfsvolle Blick, Petersen? Der Turm zu Pisa steht seit 800 Jahren und ist bis heute noch nicht umgefallen. Port Arthur galt auch lange Zeit als uneinnehmbar. Ich denke, es ist besser, wir reden endlich von was anderem. Ja, der Ansicht bin ich auch. Wann sind wir eigentlich in New York, Mr. Petersen? Morgen Abend um 8 Uhr, gnädige Frau. Sagen Sie, haben Sie eigentlich schon die Geschichte von dem blauen Diamanten gehört? Ja, ich kenne sie. Was halten Sie davon? Nichts. Erzählen Sie, Monsieur Daniel, bitte. Sie, bitte. Also, dieser märchenhafte Stein hat bisher noch jeden Unglück gebracht, der ihn besaß. Nein, nein. Er ist Tatsacheherrschaften durch Generationen hindurch verfolgt und aufgezeichnet. So? Zunächst tauchte er in der Krone eines Sultans auf. Dieser wurde von den Häschern seines Nachfolgers erdrosselt. Ach, dann erwarb ihn ein spanischer Juwelenhändler für eine unfassbare Summe. Sein Schiff ging an der spanischen Küste unter und er ertrank. Während des Unterganges gelang es einem Matrosen, den Stein zu stehlen und sich damit auf einem Floß an die Küste zu retten. Er soll einen Monat darauf in einer obskuren Hafenkneipe in Santiago erschlagen aufgefunden worden sein. Der Stein gelangte nun in den Besitz des Prinzen Lamballe, der nach Ausbruch der Revolution gelyncht wurde. Ach. Voll Idiot. Im Jahre 1783 erwirbt ihn Marie Antoinette. Und deren Schicksal ist Ihnen ja bekannt. Und wer ist sein jetziger Besitzer? Ein Juwelier aus Washington, Mr. McLean. Er sitzt Ihnen gegenüber, dort an dem kleinen Tischchen in der Nähe der Musikkapelle. Und der Stein? Befindet sich zur Aufbewahrung im Privatsafe unseres Kapitäns. Sie sind ein äußerst geschickter Diplomat, Monsieur Daniel. Besonders Frauen gegenüber. Meine Herren, dieser schwimmende Palast ist das so und so vielte Weltwunder. Ich weiß nicht, wie viel sie im Ganzen sind. Vorsitz, der Esme, auf das Wohl Ihrer Gesellschaft. Hallo, Stuart, Ihre Serviette bitte. Ich habe mein Glas umgestoßen. Und etwas Natron, wenn ich bitten darf. Ja? Im Kartenhaus steht der wachhabende Offizier vor dem aufgeschlagenen Logbuch. Mit gewohnter Gleichmäßigkeit kritzelt die Feder über das Papier. 9.10 Uhr. Schiff läuft 25,5 Meilen an Bord, alles wohl. Über die Planken huscht der Schatten der Pardunen. Die Decks liegen verlassen und still. 9.30 Uhr, Schiff läuft 25,5 Meilen an Bord, alles wohl. Auf der Brücke stehen Murdoch und Lightholder, die Gläser vor Augen, wortlos seit einer Stunde. Das kreisende Blickfeld zeigt schwarze, undurchdringliche Nacht. 10.10 Uhr, Schiff läuft 25,5 Meilen an Bord, alles wohl. In der Maschinenzentrale das Dröhnen der fliegenden Schraubenwellen. Dazu das leise Zirpen der Überdruckmanometer und das unterseeische Malmen der drei 9 Meter hohen Schiffsschrauben. 10.30 Uhr, Schiff läuft 25,5 Meilen, an Bord alles wohl. Der Ballsaal funkelt wie ein Riesenrubin, auf den die Abendsonne fällt. Festnacht auf dem Ozean, 3720 Meter über dem Meeresgrund. 11.10 Uhr, Schiff läuft 25,5 Meilen, an Bord alles wohl. Im Krähennest hockt Fleet, der Matrose, die Augen starr in die Fahrtrichtung geheftet. Es ist wieder diesig geworden. Das Schiff fährt durch leichten Wolkendunst. Murdoch steht im Kartenzimmer mit dem zweiten Funker im Gespräch. Ein Funkspruch von der California, Mr. Murdoch. Schon wieder. Das Schiff ist von Packers eingeschlossen und hat die Maschinen abgestellt. Wo liegt die California? Standardangabe fehlt. Etwa 10 Meilen von uns entfernt. 10 Meilen? Verdammt. Hallo, Lightholder. Kommen Sie bitte einen Augenblick ins Kartenhaus. Ach, was ist äußerst wichtig? Kommen Sie nur. Auch die Mesawa meldet Eis. Noch was? Nein, aber ich bin der Ansicht, das genügt. Hören Sie, Murdoch, solche Aufträge gehen über Ihre stellvertretende Verantwortung hinaus. Ich bin allein auf der Brücke. Weiß ich, Mensch, brüllen Sie mich nicht an. Erfahre eben, dass die California im Drifteis stecken geblieben ist und nicht weiter kann. Außerdem melde die Mesawa so... Zeigen Sie her. Von wann stammt die Meldung? Zeitangabe fehlt, Mr. Lightholder. Wie üblich. Setzen Sie sich sofort mit Caprese in Verbindung und fragen Sie an. Weiter, was ist mit der California los? Auch ohne Ortsangabe, wie ich sehe. Wir haben alles versucht, Mr. Lightholder. Die California gibt kein Lebenszeichen mehr von sich. Ihr Funker scheint schon schlafen gegangen zu sein. Na, probieren Sie es einmal über die Landstation und geben Sie uns gleich Nachricht durch. Jawohl. Kommen Sie nach vorne, Murdoch. Hier habe ich keine Ruhe mehr. Na, Wetter, ist das kalt geworden. Können Sie feststellen, was das dort für Lichter sind? Geben Sie mir Ihr Glas. Schwer zu unterscheiden. Könnten Fischerbarken sein. So weit draußen? Ich glaube, es sind schon die Neufundlandbänke. Leitstandbrücke. Funkstation. Standard MSAVA ist nicht mehr festzustellen. Caprace hat keine weiteren Informationen erhalten. Ja, danke schön. Eisberge! Steuerbord! Voraus! Leitholder, da sehen Sie hin. In der Fahrtrichtung. Die graue, fleckige Masse. Maschinen äußerste Kraft zurück. Verdammte Schweinerei. Gott sei Dank, die da unten sind auf dem Posten. Bruder Hartbackbord. Bruder liegt Hartbackbord. Sind Sie wahnsinnig geworden, Murdoch? Nicht abdrehen, senkrecht auflaufen. Um Gottes Willen, senkrecht auflaufen. Der Bug hält mehr aus als die Flanke. Ich habe Sie nicht um Ihre Meinung gebeten, hauen Sie ab. Sie haben die Nerven verloren, Murdoch. Das kostet Sie das Schiff. Das kostet Sie das Schiff. 400 Meter. 300 Meter. 100 Meter. Verdammtes Ruder. 80, 70, 60. Die Maschinen müssen doch schon längst rückwärts laufen. Kommen Sie zur Besinnung, Murdoch. Das kostet Sie das Schiff. Jetzt gehorcht das Ruder. Merken Sie es? Noch 50 Meter. Noch 40. Gleich überstanden, Leitholder. Da. Das Schraubenwasser. Endlich. Na, was sagen Sie jetzt? Vor uns die freie See. Da jagt es vorbei, das verwünschte Gespenst. Sehen Sie sich mal den Riesen an. Maschinen äußerste Kraft voraus. Ah, wie haben wir das gemacht, Sie Schwarzseher? Zeitverlust von noch nicht ganz einer Minute. Na nun, was war denn das? Ich glaube, wir wurden eben gestreift. Ob ich doch den Alten verständige? Sie Verbrecher. Kapitän? Einen Augenblick. Was haben Sie denn, Kommandant? Entschuldigen Sie mich bitte. Was ist denn geschehen, Mr. Smith? Nichts. Ich bin gleich wieder da. Die Herren, was war denn das eben? Gehen Sie auf Ihren Platz zurück und machen Sie kein Aufsehen. Was war denn, Murdoch? Wollte Sie eben holen. Glaube, wir haben eine Berührung mit Unterwassereis gehabt. Kommen Sie bitte. Commander, wir haben einen Eisberg gestreift. Ich gehe auf halbe Fahrt. Schotten herunter! Berührung mit Unterwassereis! Schotten herunter! Brücke! Was ist los? Was passiert? Das Schiff ist aufgerissen vom Kiel bis unter die Kommandobrücke. Petersen, stoppen Sie die Maschine. Schott Nummer 3, 4 und 5 laufen voll. Sind nicht mehr zu retten. Wasser steigt rapid. Wie sieht es in den Lagerräumen aus? Dort kann vielleicht noch mit Leesegeln abgedichtet werden. Und die Bunkerschots? Die Innenwandungen sind unverletzt. Man kann es mit Absteifen versuchen. Lassen Sie die Leesegel klar machen. Bunkerschots unter Luftdruck setzen. Spundwände ziehen. Löscht die Feuerungen unter den Kesseln. Notbeleuchtung in Bereitschaft setzen. Alle Pumpen in Betrieb nehmen. Was war denn das? Murdoch hat sich erschossen. Philips. Commander? Machen Sie sich bereit, Hilferuf zu senden. Dampfer Titanic durch Eisberg schwer beschädigt, erbitten dringend Hilfe. Hier haben Sie die Position. Aber warten Sie noch, bis ich es anordne. Okay. Die Herren Offiziere zu mir. Meine Herren. Kapitän Murdoch hat durch sein seemannwidriges Verhalten ein Unglück heraufbeschworen, dessen Tragweite im Augenblick noch nicht abzusehen ist. Was meine Mitschuld betrifft, hafte ich Ihnen mit voller Konsequenz, ebenso meinen Passagieren. Ob das Schiff noch zu retten ist, weiß ich nicht. Es müssen Spundwände gelegt werden, Dichtungsplatten davor gesetzt, Balken gesetzt. Naja, Boote klar. Frauen und Kinder zuerst. Im Falle ernsten Widerstandes von der Waffe Gebrauch machen. Alarmglocke läuten. Sirenen in Tätigkeit setzen. Minütlich ein langgezogener Ton. Petersen, sorgen Sie dafür, dass die Bordkapelle weiterspielt. Ich bitte Sie unter allen Umständen, die Wahrheit zurückzuhalten, solange es geht. Vermeiden Sie jede Erklärung, die die Gemüter erregen könnte. Sprechen Sie von einem Übungsmanöver. Ich bin für die Wahrheit, Commander. Dann stimmen Sie für den Tod aller, die sich an Bord befinden. Ich garantiere Ihnen, dass Sie kein Boot zu Wasser kriegen, wenn Sie den Leuten verraten, wie es um uns steht. Außerdem würde sich eine Panik in erster Linie gegen uns richten. So habe ich wenigstens die Hoffnung, einigen das Leben zu retten. Ich danke Ihnen, meine Herren. Keine Beunruhigung, meine Herrschaften. Es ist nur ein harmloses Übungsmanöver. Zurück. Erlauben Sie bitte. Warum haben die Maschinen aufgehört zu arbeiten? Ist etwas geschehen? Was war denn das für eine Erschütterung? Bitte lassen Sie mich durch, gestatten Sie. Erlauben Sie bitte. Hallo, Petersen, warum stehen denn die Maschinen? Holen Sie sich eine Schwimmweste und gehen Sie nach oben. Sagen Sie, war das ein Eisberg, Herr Offizier? Melden Sie sich beim Steward und lassen Sie sich einen Rettungsgürtel geben. Rettungsgürtel? Um Gottes Willen! Keine Beunruhigung, meine Herrschaften. Bitte lassen Sie mich durch. Nur ein Übungsmanöver. Alle Passagiere haben mit angelegtem Rettungsgürtel an Deck zu erscheinen. Sagen Sie, ist das Ihre Idee? Beeilen Sie sich, die Boote gehen gleich zu Wasser. Seid ihr verrückt? Mitten in der Nacht? Alle Passagiere an Deck mit angelegtem Rettungsgürtel! Ist es schon soweit, Petersen? Nicht doch, Herr Pastor. Der Kapitän will nur wissen, wie lange das Einbooten der Passagiere in einem Ernstfall dauern würde. Also bitte beeilen Sie sich. Warum belügen Sie mich? Weil ich muss. Ich stehe im Dienst. Der Lüge? Ja, vielleicht wird diese Lüge vielen das Leben retten. Wir sind verloren, Herr Pastor. Unter Wassereis. Wir sinken. Ich danke Ihnen. Leben Sie wohl. Hallo, Wald, wo wollen Sie denn hin? In Balsal. Ja, warten Sie, ich komme mit. Mein Gott, hier wird noch getanzt. Nehmen Sie die Reihe rechts, ziehe ich hier links. Ruhe bewahren, hören Sie? Doch ist es leer. Verzeihen Sie, Sir Ismay. Befehl des Herrn Kapitän. Alle Passagiere haben mit angelegtem Rettungsgürtel an Deck zu erscheinen. Sind Sie übergeschnappt? Was hat denn das zu bedeuten? Ich bitte, Sir Ismay. Sie wollen sich wohl einen Aprilscherz mit uns erlauben? Nein, Sir, es ist ernst. Bitte, mein Herr, lassen Sie sich zwei Rettungsgürtel geben und kommen Sie sofort an Deck. Nanu, hat man mit uns eine Überraschung vor? Keine Überraschung. Ein Übungsmanöver. Was? Bei dieser Kälte? Bitte kommen Sie. Sagen Sie, muss das sein? Ja. Na, aber unseren Wein werden wir doch noch austrinken dürfen. Wir sind nämlich auf der Hochzeitsreise. Wie lange wird denn die Geschichte dauern? Nicht lange. In einer Stunde ist alles vorbei. Also schön, wir kommen. Verzeihen, Lord Canterville. Der Kapitän hat... Nun? Warum sprechen Sie denn nicht weiter? Ich... Nichts für Unmut, Petersen. Meine Zeche bereits beglichen. Ich rauche nur noch meine Zigarette zu Ende. Aufhören! Schluss! Lassen Sie die Instrumente einpacken, Herr Kapellmeister. Und spielen Sie an Deck weiter, flotte Sachen, verstehen Sie? Was ist denn los? Bitte, meine Herrschaften, wollen Sie sich in aller Ruhe nach oben begeben. Der Herr Kapitän hat ein Übungsmanöver angeordnet. Es besteht nicht die geringste Gefahr, also bitte. Die Boote gehen gleich zu Wasser. Beeilen Sie sich, Mr. Astor. Die Idee ist fabelhaft originell. Vergessen Sie nicht, Ihren Mantel umzuhängen. Ist höllisch kalt draußen. Haben Sie die Nervosität des Offiziers bemerkt? Was hat denn die Sirene zu bedeuten? Hört sich an wie das Blöken einer Kuh. Na, kommen Sie schon. Jedenfalls interessanter als unser ewiger Bridge-Stand hier. Weiß der Teufel, Colonel, entweder ich habe wirklich zu viel getrunken oder der ganze Dampfer steht schief. Was soll das heißen, Ron? Man hält es nicht für mir, wert, uns zu informieren? Wir sind auf Eis gelaufen, Sir Ismay. Was sagen Sie da? Achtung! Das sind 50 Achter! Weg da, die Spundband frisst ein! Weg von hier! Kommt schon durch! Dampf weg, Ventile auf! Unterventile bluten! Alles! Akkus einschalten! Gehen Sie nach oben, Salesman. Hier kommen Sie um. Sie sehen ja jetzt, was hier los ist. Aber das ist doch alles nicht Müll. Herr, wissen Sie nicht, dass das Betreten dieser Räume Fahrgästen verboten ist? Wenn Sie nicht sofort verschwinden, ziehe ich Sie zur Hilfsmannschaft ein. Und was das hier unten zu bedeuten hat, das können Sie sich ja wohl denken. Hallo, meine Damen, hier geht's zu den Booten. Aber da wollen wir ja gar nicht hin, jetzt um 11 Uhr nachts. Wir haben Ballkleider an und wollen tanzen. Wo ist der Kapitän? Meine Damen, die Boote gehen zu Wasser, bitte steigen Sie ein. Nicht um viel Geld bei der Kälte. Macht eure Übungsmanöver gefälligst bei Tage. Sagen Sie dann doch endlich die Wahrheit. Ich kann es nicht. Bitte, meine Damen. Warum regen Sie sich denn so auf, wenn das Ganze nur Theater ist? Doch kommt der Kapitän. Herr Kapitän, man will uns zwingen, diese schaukelnden Dinger zu steigen. Bitte, nehmen Sie Rücksicht auf unsere dünnen Kleider. Wir frieren uns ja zu Tode. Ja, bitte, sprechen Sie ein Machtwort, Mr. Smith. Nein, meine Damen, ich kann Sie leider nicht davon befreien. Glauben Sie mir, es sind Gründe vorhanden. Also bitte, wer ist der Nächste? Ja, dann muss ich das Boot halb leer hinunterlassen. Meine Damen, ich fordere Sie zum letzten Mal auf. Schämen Sie sich. Sie wollen ein Gentleman sein? Die Matrosen sollen Gewalt anwenden. Sind hier noch Frauen und Kinder zurückgeblieben? Sind hier noch Frauen und Kinder zurückgeblieben? Hier noch Frauen und Kinder. Was machen Sie denn hier? Lassen Sie mich, wo ich bin. Ich habe die Wahrheit erfahren. Mein Mann. Wo ist Ihr Mann? Bei den Booten. Vom Schwein. Kommen Sie, ich bringe Sie rauf. Ja, spielt ja noch Musik. Das ist Betrug. Das Schiff geht unter. Das Schiff geht unter. Hilfe! Bleib! Zurück, die Männer! Nur Frauen und Kinder! Zurück, sage ich! Halt! Nehmen Sie mir doch das Kind ab! Hierher, Herr Präsident! Hierher! Retten Sie mich! Retten Sie mich! 1.000 Dollar für einen Platz im Boot! 1.000 Dollar! Hier ist ein Scheck! Hektar! Zurück! Hier oben für einen Platz! Hier! Zurück, die Männer! Zurück! Das Boot ist überfüllt! Langsam abwärts hier! Haben Kurs geändert, kommen euch mit Volldampf entgegen. Welches Schiff? Die Carpathia von der Cunard Line. Wie weit ab? Circa 70 Meilen. Also nicht vor morgen früh. Können wir uns noch so lange halten? Nein, mein Junge. In einer halben Stunde sind wir erledigt. Mein Gott. Da, im Braun, Mensch. Du machst mich nervös. Philips? Ja, Captain? Was gibt's Neues? Die Carpathia will morgen früh hier sein. Das Wasser hat bereits die Sockel der Ventilatoren erreicht. Tja, die müssen auch einmal gründlich gereinigt werden. Gehen Sie nach oben, Captain. Hier holen Sie sich nur den Schnupfen. Seid mal still! Hört ihr? Es gegen die Platten schlägt. Das Wasser ist da! Verrammelt die Türe! Hier kommen wir nie wieder raus. Ich möchte nur wissen, was sich die Herren bei dem Schiffbau so gedacht haben. Oh, ist das überhaupt ein Schiff? Das ist doch nur ein Geldschrank mit einer Schraube hinten dran. Sag still! Da! Da! Das Wasser! Herr Gott! Vater unser, bitte bist du nicht mehr. Halt dein Maul. Nein, ich will dein Land. Ich liebe deine Ölvase zu. Ich komme mit deinem Maul. Hauptsache, die Herren Millionäre haben es nicht. Sämtliche Boote sind zu Wasser, bis auf die Offizierspinasse. Ich danke Ihnen, Petersen. Sie haben Übermenschliches geleistet. Ich entbinde Sie von Ihrer Pflicht. Leben Sie wohl. Ich bitte um die Erlaubnis, Herrn Kapitän zur Pinasse geleiten zu dürfen. Solange noch eine Frau an Bord ist, bleibe ich. Ich bitte um die Erlaubnis, Herrn Kapitän zur Pinasse geleiten zu dürfen. Ich bleibe. Keiner der Kameraden verlässt das Schiff, wenn Sie sich weigern. Ich bleibe. Bitte kommen Sie, Commander. Machen Sie mir die letzten Minuten nicht so schwer. Bringen Sie sich in Sicherheit. Und wenn Sie das Glück haben, diese Nacht zu überstehen, dann grüßen Sie meine Frau. Wenn schon endlich alles vorbei wäre. Still! Die Olympic! Ketten. 560 Meilen. Mann Gottes, geben Sie doch auf. Sie sitzen ja schon bis zur Brust im Wasser. Unwichtig, Captain. Aber meine Zigaretten sind nass geworden, das ist schlimmer. Ja, haben Sie meine. Okay, Commander. Ich gehen Sie in deinen Himmel zurück. Da dürfte das Rauchen verboten sein. God bless you. Zwei Uhr zwanzig morgens. Wie ein schiefer Fels ragt der Rumpf der Titanic in den Himmel, umbrandet von krachender Gischt. Noch immer spielt die Bordkapelle. Die Boote sind fort. Sir Bruce Ismay hatte geholfen, bis er zusammengebrochen war. Jetzt hängt er an die steile Reling geklammert und starrt in das Toben der Elemente. Ihm gegenüber hält sich verkrampft ein Kind fest und die Wasserwand steigt immer höher. Der Junge hat den Mund aufgerissen und brüllt. Aber in dem Toben der Elemente ist nichts mehr zu unterscheiden. Ismay streckt den Arm aus, reißt den zitternden Leib an sich, presst ihn an seine Brust. Dann wuchtet die rasende See die beiden hoch. Aber noch hat nur ein Bruchteil der Passagiere Rettungsboote besteigen können. Viele stehen hoffnungslos in dem Turm. Gibt es denn keine Rettung mehr, Lord Canterville? Nicht fragen, Eva. Nicht fragen. Meine Mutter habe ich im Gedränge verloren. Das Boot ging zu Wasser. Jemand stieß mich zurück. Schließen Sie die Augen, Kind. Legen Sie den Kopf an meine Schulter. Und schlafen Sie ein. Noch wenige Augenblicke und Sie werden alles vergessen haben. Jedes Leid und alle Unvollkommenheit der Welt. Nur das Vergessen ist vollkommen. Sie sind so gut zu mir, mein Lord. Wer singt denn da? Näher, mein Gott, zu dir. Um 2:30 Uhr lösen sich die Maschinen aus ihren Bettungen und wälzen sich durch den Rumpf. Brüllend stürzt die ungeheure Stahl- und Eisenmasse nach vorne. Durchschlägt Raum für Raum, Band um Band. Ein Wolkenmeer glimmender Funken zischt aus den Schornsteinen. Dann legt sich der Riese langsam zur Seite und sinkt. Ein schlohweißer Wasserberg rauscht über ihn hinweg. Die Wolken des Himmels ziehen weiter ihre Bahn und stehen nicht still. Die Sterne schweben weiter zwischen Auf- und Niedergang. Das Meer rauscht weiter wie bisher sein ewiges Lied. In Wien tanzt man Walzer und lacht und liebt. In London rollen die Autocars rund um den Leicester Square und der schiefe Turm zu Pisa ist nicht eingestürzt. In New York lohnt der heiße Lichterschlund das Broadway zum Nachthimmel empor. In Rom dröhnen die Glocken der St. Peterskirche. In den Boîte de Nuit von Marseille liegt man sich in den Armen, bis der Morgen über die Wände kriecht. Derselbe graue Morgen, der dieser einen atemberaubenden Stunde Zeuge war. Sie hörten Titanic, Tragödie eines Ozeanriesen. Hörspiel von Pelz von Felinau. Die Rollen und ihre Sprecher waren Commander Smith, Kapitän der Titanic, Rudolf Reif. Murdoch, erster Offizier, Wolfgang Golisch. Lightholder, zweiter Offizier, Hermann Siemig. Petersen, dritter Offizier, Horst Beilke. Wild, vierter Offizier, Heinrich Diedrich. Romain, Chefingenieur, Günther Gube. Hesketh, zweiter Ingenieur, Wolfgang Regentrop. Phillips, erster Funker, Hans Bernhardt. Bride, zweiter Funker, Klaus Friedrich. Moody, Zahlmeister, Hans Timmerding. Dr. Morell, Schiffsarzt, Günther Vulpius. Sir Ismay, Präsident, Paul Dettel. Colonel Astor, Viktor Stefan Görz. Lady Madeleine Astor, Otti Schütz. Hopkins, Sekretär Astors, Alexander Hegart. Monsieur Hébert, Ernst Sladek. Madame Hébert, Margot Müller. Mr. Buddenbrock, Franz Andermann. Lady Stevenson, Claire Rueck. Eva, ihre Tochter, Margret Hoffmanns. Oberst Washington Röbling, Georg Lehn. Mr. Vanderbilt, Wolfgang von Rothberg. Lord Canterville, Pelz von Felinau. Pastor, Kurt Ebbinghaus. Erster Sprecher, Wolfgang Finsterle. Zweiter Sprecher, Günther Bild.